Hast du den Film noch nicht gesehen, würde ich sagen? Gestern. Wie fandest du den? Ich habe den allerliebsten Schüler angesprochen. Schon wieder so eine ganz kurze Passage habe ich einfach kurzfristig verschlafen. Kurz vor Ende. Das Ende habe ich noch gefunden, aber. Den Anfang hast du auch gefunden. Ja. Warum? Was sehr gut ist an dem Film, ist der Lakonismus. Die Schärfe und die Knappheit. Dadurch wird das nie penetrant. Ich bin eingeschlafen, weil sie zu Hause waren und sie weint. Das ist mäßig, oder? Also wegen der Mutter. Nein, im Hotel war sie wieder mit einer anderen. Ja. Und danach fehlt ein Stück. Da fehlt mir ein Stück, da bin ich wieder aufgewacht, weil ich ziemlich besorgt bin. Bin ich wieder aufgewacht, als er das ganze Geld brachte, das er zusammen. Ich dachte eigentlich, wenn ich wieder fliegt, also. Dazwischen liegt, dass er an einer Universität ist, College. Und wohnt da mit ihr. Und sie spielt mit, in, die geht auch zur Schule da. Im Theater, das habe ich noch erlebt. Also, als sie ihm erzählt, also ich will, dass du stolz auf mich bist. Also ich mache jetzt, ich spiele jetzt im Theater, das war, glaube ich, das Letzte. Und? Ja, dann spielt sie da, wo ihr das dann verbieten, weil die Leute da nicht. Also, eifersüchtig ist. Mhm. Und die Eifersucht ist dann so wie das Grundmotiv von da. Und dann kommt der Köthi wieder, aber diesmal in der Rolle eines Sozialpsychiaters oder so, der ihm droht, ihm eine Kommission auf den Hals zu schicken, die das merkwürdige Zusammenleben und Familienleben untersucht. Wenn er auf diesen Verboten besteht, also wenn er sich nicht Theater spielen darf, dann erlaubt das ihr wieder. Dann will sie zu einer Feier gehen, macht er auch wieder. Da schleppt er sie nach Hause, gibt es einen riesen Streit. Und sie sagt ihm, dass sie ihn hasst, dass sie sich ekelt und so. Und dann kommt eine Nachbarin und fragt ihr, gerade einen Geistlichen bei sich zu besuchen, es wäre doch ein bisschen laut. Damit in der Straße irgendwann sich schon Gedanken machen über ihr Zusammenleben. Und das benutzt sie, um abzuhauen. Dann läuft er ihr nach und dann telefoniert sie irgendwo. Und dann ist er auch plötzlich wieder ganz gefügig und sagt, wollen wegziehen und so. Weil er hatte ihr vorgeschlagen, dass er abhauen darf. Das wollte sie. Und dann fahren sie weg und da fährt der Mannwagen hinterher. Und unterwegs sieht er in einer Tankstelle, im Motel singen, er sieht sich gerade was, dass sie da mit einem spricht in einem Wagen, dem Wagen, der ihm hinterhergefahren ist. Dann haben sie eine Panne und dann hält der Wagen hinter ihm. Und dann, als er aussteigen will, dreht der Wagen um und fährt zurück. Danach hat sie eine Erkältung, das heißt, sie spielt Erkältung und dann muss sie ins Krankenhaus. Gibt es eine Verschwörung im Krankenhaus offensichtlich. Und als er sie rausholen will aus dem Krankenhaus, ist sie schon entlassen worden, sie mit ihrem Onkel weg. Und er sagt, sie hat keinen Onkel und so. Und dann der Chefarzt, der diensthabende Arzt, das ist noch. Wieder der Köthi. Und der lässt ihn dann so davon rattern, festhalten und die Zwangsjacke verpackt. Hat ihn vorher schon mal anonym angerufen, nachts, aber seinen Geisteszustand nicht mal untersuchen lassen will. Und danach ist sie weg und er nimmt dann alles zurück, um da wieder rauszukommen. Und und sagt, oh. Und das nächste ist der Brief von ihr, wo sie mit der Reise verheiratet ist und ihm Geld gibt. Mhm. Da liegen aber Jahre dazwischen. Und dann kehrt er weg. Nee, gut, finde ich, dass das eine Pille ist. Die Frau, die ihn heiratet, ja? Wie bist du? Das ist so eine Karikatur von der Tourville. Wenn ich das meiste machen darf, wenn er die spielt, dann müsste da sowas, so ein Moment könnte das sein. Und dann bei den Mädchen ist natürlich was von der Nichte, wenn die Nichte spielt, da ist sowas. Ne? Also diesen, ja, das ist absolut typisch, die Macht der Jugend, die dann rumspielt. Auch die, ja, da ist natürlich der, das Amerika-Trauma von den Russen drin, von den Napoleon. Es gibt auch schöne Bilder, Renaissance-Bilder, der alte und die junge Frau. Und was war das für ein Bild, ein berühmter Mann? Wer? Nach antiken Modell. Wie war das? Aristoteles. Mit der Frau, die auf ihn reitet. Und der andere, der was strickt. Und die junge Frau. Das ist Herakles. Herakles, das ist mein Zitat. Und die Bilder müsste ich mal finden. Ich habe es vor kurzem Herakles gesehen. Irgendwie müsste es mal eine Öffnung geben. Ein Stück Oper zu sehen und zu hören ist kein Bruch, aber so die Oper als Hintergrund ist schon irgendwas dran. Was meintest du mit den Puppen? Das ist dasselbe wie die. Das war ich mit der Oma meinen. Oder mit den Blumen, die da vorbeitern, dass irgendeine zweite. Das brauche ich auch, aber wenn es nur zwei Schauspieler zur Verfügung stehen, das sollten wir auch machen. Also mit Puppen vielleicht könnte man eher was machen, dass sie einfach im Raum sind. Da reingetragen oder rein, aber. Ja, du kannst doch, wenn du dich erinnerst, in Offenbachstuben diese Spieluhr sehen. Wenn man auf die Weise Oper, also da, dass manchmal das aufgeht hinten. Ja, das, einmal, ich habe eher an das gedacht, was die gezeigt haben da in Den Haag, also Friedrich Kasten. Weiß ja dasselbe Prinzip. Wobei das ist nicht verwendet worden da auch wieder. Das weiß ich nicht, das ist danach. Weiß ich nicht. Aber an sowas habe ich gedacht, dass ich an Puppen dachte. Oder an Marionette, die von beiden betrieben wird. Und sowas habe ich auch. Das können natürlich Schauspieler machen, kein Darsteller. Und das kriegst du immer. Es geht nicht darum, dass du nur zwei Schauspieler kriegst. Und der Schlüssel liegt, glaube ich, wirklich in diesen Gelenken. Und dann wiederholt sie, hat sie ein also vor dem am dritten Teil. Monolog als Valmont. Ne? Mhm. Und dann tritt er auf und nimmt das auf und spielt dieses Angeredete. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihre, also dass diese selbstständigen Monologe ziemlich verteilbar sind oder wiederholbar sind innerhalb der Sache. Oder ist nicht so. Aber kannst du gucken. Außer Mauser, was für ein anderes Stück fällt dir dazu ein von deinen Stücken? Ja, diese Gelenke, da ist ja noch vom Titel ausgehend. Quartett ist doch ein Spiel, wo immer vier gleiche oder Sprechendes gesucht werden. Ne? Und hier sind nur zwei. Und das sind quasi immer zwei Leerkarten. Ne? Im Gedacht. Ne? Und an diesen Gelenken werden immer die Karten gemischt. Und dann liegen sie anders, die zwei Karten danach. Und bei dem Teil, wo die Madrid den Valmont spielt und er spielt die Tourville, stehen einfach immer jedes Mal andere Leerkarten. Das verstehst du jetzt unter Leerkarten? Ja, wenn du ausgehst vom Titel, Quartett ist also Kartenspiel oder Schema, als die hier. Das ist ja das Beispiel. So, Herz Dame, Herz König und Herz Dame. Jetzt brauchst du noch Ass 10 oder so. Oder Ass und Bube. Das wäre ein besseres Beispiel. Ja, das geht dann erst also. Herz König und sie ist Herz Dame. Und die Interprobe ist das Ass und die Richter ist der Bube oder umgekehrt. Also. Wie heißt die? Ja, schreib mal hin. Da ist also. In der ersten Szene ist nur diese Karte da, die ist gedacht und das sind Leerstellen. Dann suchst du ja dauernd, wenn die eine Karte gezeigt wird, und jetzt das Signal Quartett, suchst du dauernd die anderen drei. Ja, also damit müsste man auch mal versuchen, eine Struktur auszubilden. Also ich meine, wo ist jeweils die Karte, die nicht benutzt wird, weil die nicht da ist? Was spielt die für eine Rolle? Nimmst du jetzt das Bild im Raum oder ist es im Bild? Überhaupt nicht das Bild, das ist ja das Spiel. Das ist zum Beispiel, wenn... Deswegen hat das nie geklappt, diese dritte Teil, wo vertauscht wird. Denk daran, was du jetzt. Das nie zustande gekommen ist. Ja, dieser dritte Teil, wo also die Rollen vertauscht sind, das erste Mal, wo sie die Tourville spielt, Quatsch, wo sie den Valmont spielt und er spielt dann, tritt dann ein ins Spiel und spielt die Tourville. Das hat nie funktioniert in keiner Aufführung, die ich gesehen habe bis jetzt. Weil, ja, das Quartett nicht gespielt worden ist, weil sie gespielt hat die Kränkung, die sie erfährt, durch das, was sie an ihm jetzt satirisch zeigt. Und weil nicht nie gespielt worden ist und dadurch nicht rauskam, dieser letzte Schlagabtausch in dem Teil zwischen den beiden. So ein Striptease macht und er natürlich auch als Mathieu in der Hoffnung, dass er darauf noch reagiert, und er reagiert als Tourvel in der Rolle und sagt, ich erlaube Ihnen, meine Füße zu küssen, was für die Rolle, die sie spielt, für den Valmont eine Abfuhr ist, an der ihr liegt. Aber für sie selbst ist es eine ganz schlimme, dieses Doppelspiel, ja. Ist das beste Beispiel für das Quartett, diese Rollen. Und genauso, wenn er nachher seinen Striptease macht und sagt, ich bin eine Frau, können Sie eine Frau ansehen und kein Mann sein. Das ist auch wieder sowas. Und dann repliziert sie wieder, ich kann in mir richtig kein Muskel, und sie ist sich gegenseitig aneinander. Da in den Wunden rumbohren. Aber das funktioniert nur, wenn das Quartett da ist, wenn die zwei Lehrkarten sitzen. Und das lässt sich nicht rezitieren, ja. Das kannst du nicht einfach mit Text aufsagen. Das geht deswegen nicht. Funktioniert das auch in Frankfurt nicht. Ja, aber deswegen hat mir die Frau gefallen in ihrem Schweigen. Das war das einzige Gute an der ganzen Inszenierung. Und sie hat mir erzählt, man hat sich wegen des Schweigens tot gemacht. Also die Männer wollten das Schweigen partout nicht, haben sich alle dagegen gewehrt, Regisseur, Partner und so weiter und so fort, haben mir immer vorgeworfen, dass sie aus der Rolle raus. Und genau das war der Punkt, der mich an sie interessiert hat, das Schweigen. Die Geschichte, die sie mit dem Schweigen erzählt hat. Das heißt, die Räume zwischen den Sätzen sind wichtig. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Es ist nur eine Frage der Präzision dieses Quartettspiels. Ne? Ja. Und diese Struktur immer gegenwärtig hat. Dann verstehen es die Leute auch. Und auch wenn das gewaltsam gemacht wird, aber man muss die Gelenke sehen. Was meinst du jetzt unter gewaltsam? Naja, das kannst du nicht dezent machen. Das ist neu bei der Aufführung von Tragedy, die sonst wirklich ziemlich gut ist. Aber das klappt nicht bei der Liebner zum Beispiel, weil sie dafür sind ihre Mittel zu fein. Also für diesen Rollentausch da, wo sie den Valmont spielt und dazwischen aber immer als die verletzte Mathieu. Also der Satiriker, der sich selber ins Fleisch schneidet. Und das klappt nicht, dafür hatte sie keine Mittel. Oder der Pagan hat keine Mittel bekommen. Bestimmten. Und das ist überhaupt ein wichtiger Gesichtspunkt, was du sagst, ist Operette. Dass man den Operettenhintergrund nicht verliert. Und gerade da liefert die Operette so das Grauen. Und auch wenn das mit so einer Öffnung für die Oper oder so, ist es jetzt nur ein Versuch, da Mittel zu finden. Es kann genauso gut sein, dass zwischendurch plötzlich eine Operettenarie aufjault, mal zwischen zwei Sätzen, und gleich wieder weg ist, ne, so ein Fetzen. Aber solche Mittel, glaube ich, sollte man überlegen. Und ich würde sowieso für wichtig halten, dass du mit einem Musiker darüber redest. Einfach was dem einfällt. Auch wenn man mal jetzt von der musikalischen vom Quartett aus. Streichquartett. Ich habe sowieso Linderung gebeten, das Stück noch nicht zu machen. gesehen. Nee. Ich weiß nicht, ob der Lieder geeignet ist, aber... Ich weiß nicht, ich kenne ja sonst. Vielleicht könnt ihr noch was sein. Hat doch noch was hier zu tun, oder? Bei ihm ist der Aufwand, dass er es nicht ironisiert, oder parodiert. Man könnte sich sogar als Hilfsmittel erstmal ein Quartett aussuchen, musikalisch. Und das genau unter der Lupe nehmen. Und versuchen, den Text und diese Musik irgendwie